Das Ö1 Hörspiel. Präsentiert von Kurt Reisnecker. Für die Polizisten, die fast auf dem Tag genau heute vor 50 Jahren in New York eine Razzia in einer schwulen Bar geplant haben, ist das am Anfang wahrscheinlich ein Polizeieinsatz wie jeder andere gewesen. Man stürmt die Bar, kontrolliert Ausweise und findet sicher einen Grund, die Gäste auf die Wachstube mitzunehmen. Gäste, die sich das gefallen lassen oder gefallen lassen müssen. Denn aus Sicht der Polizei und auch der Mehrheit der Bevölkerung stehen sie ganz unten auf der Skala der sozialen Anerkennung. Die Schwulen, Lesben, Tunden und Transen. Aber die Nacht ist anders gelaufen, als die Polizisten sich das vorgestellt haben. Und der Name der Bar, Stonewall, ist heute ein Synonym für eine schwul-lesbische Bürgerrechtsbewegung. Ihre Adresse in der Christopher Street hat Kundgebungen auf der ganzen Welt den Namen gegeben. Als Christopher Street Day werden die Paraden, Demonstrationen und Feste der Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transsexuellen und Intersexuellen in vielen Teilen der Welt gefeiert. Aber nicht weltweit. Denn in nur 26 Ländern haben Schwule und Lesben dieselben Rechte wie Heterosexuelle. Seit Anfang des Jahres gehört Österreich übrigens dazu. In über 70 Ländern hingegen steht auf homosexuellen Sex Gefängnis und in 14 Staaten sogar der Tod. Die Stonewall-Nacht vor 50 Jahren gilt rückblickend als Startschuss für die moderne Schwulen- und Lesbenbewegung in der westlichen Welt. Hier in Österreich hat man damals von den Stonewall-Unruhen wenig mitbekommen. Es gab keine organisierte Schwulenbewegung und außer mehr oder weniger heimlichen Treffpunkten auch keine Möglichkeiten, andere Schwule zu treffen. 1971 wurde durch Broders Strafrechtsreform das Totalverbot homosexueller Handlungen in Österreich aufgehoben. Zu Gleichberechtigung, Akzeptanz oder auch nur öffentlicher Sichtbarkeit hat das aber keineswegs automatisch geführt. Es dauerte immer noch fast 10 Jahre, bis sich die ersten homosexuellen Gruppen gebildet haben. Schwule und Lesben, die jetzt ins Pensionsalter kommen, sind die erste Generation, die ihr ganzes Leben lang offen ihre Homosexualität leben konnten. Und bei weitem nicht alle haben sich das getraut. Heute noch leben in Österreich Schwule, die für ihre Liebe im Gefängnis gewesen sind. Vom Ende des Totalverbots bis zur Ehe für alle waren es knapp über 47 Jahre. Nun könnte man sagen, 47 Jahre, das ist schnell, das ist beeindruckend und die Homo-Bewegung gehört zu den erfolgreichsten Bürgerrechtsbewegungen, die es gegeben hat. Ja, das stimmt, aber man kann auch sagen, 47 Jahre als Erwachsener, das ist ein ganzes Leben. Und um so ein Leben soll es heute gehen. Was hat sich verändert in den letzten 50 Jahren, wenn man als Schwuler in Wien gelebt hat? Unser heutiges Hörspiel mit dem Titel Silvester im August beginnt in der Nacht, in der in Österreich das Totalverbot aufgehoben wurde, am 16. August 1971. Es erzählt eine Geschichte, wie sie sich abgespielt haben könnte. Erzählt über Mut und Hoffnung, über Trauer und Liebe, über erfüllte und enttäuschte Visionen. Im Mittelpunkt stehen 5 schwule Freunde, die sich über Jahrzehnte immer wieder in derselben Bar treffen, um gemeinsam auf ein neues Jahr anzustoßen. Es ist Geschichte. Es ist eine Geschichte und es ist Geschichte. Davon, wie etwas an der Oberfläche stehen kann, und trotzdem völlig übersehen wird. Von Unruhen, die nicht stattgefunden haben, und von Ruhen, die trügerisch gewesen sind. Es ist die Geschichte von Freiheit, die unter der Stadt lebt und die sich unbeholfen fürchtet, wenn sie ans Licht kommt. Es ist die Geschichte von uns allen. Ja, okay, vielleicht etwas zu dick aufgetragen. Möglicherweise ist es doch einfach die Geschichte von mir. Silvester im August. Ein Hörspiel von Mischa Zickler. Ich bin Boris Bödel, 71 Jahre alt und ich habe Besuch von meiner Nichte. Die Mama hat mir erzählt, dass du ein Lokal hast. Gibt's es noch? Ja. Aber ich verwende es nicht mehr. Weißt, in Wirklichkeit ist es ja eigentlich nur ein Keller. Brauchst du den noch? Weil meine Freundin und ich, wir wollen nämlich eine Galerie aufmachen und magst du mir den zeigen? Bitte. Okay. Strom gibt's offensichtlich noch. Ja, aber ich würde mir einen Dunkeln zurechtfinden. Manchmal haben wir sogar das Licht da drauf. Warum? Willst du es wirklich wissen? Ich glaube eher nicht. Da hast du wahrscheinlich recht. Aber hey, schönes Lokal. Hm. Warum habt ihr die Oberlichten abgeklebt? Weil es ein Nachtclub gewesen ist. Da gibt's kein Tageslicht. Früher war auch weniger Dreck und weniger Staub und weniger Spinnweben. Aber mehr Glitter. Mhm. Darf ich da drauf drücken? Von mir aus. Luzi Wuzi? Ja. Da steht Luzi Wuzi? Ja, so hat das Lokalkassen. Luzi Wuzi. Das war der Spitzname von Ludwig Viktor, dem Bruder vom Kaiser Franz Josef. Der ist die größte Tunte gewesen, die man sich vorstellen kann. Mhm. Mehr als ich. Du bist doch keine Tunte. Es gibt keinen Grund, mich zu beleidigen. Wow, geiles Plakat. Aber große Silvesterparty am 16. August? Wir haben ja immer Silvesterfesteln gemacht. Am 16. August? Na, am 16. August haben wir nur 1971 gefeiert. Warum? Der 16. August 1971. Ich gehe höchstens mit den Eltern ein Stück spazieren ab und zu. Komm, Boris, du hast noch 10 Minuten. Danke. Willst du nicht langsam die Perücken aufsetzen, Boris? Es hat ungefähr 40 Grad. Wer ist eigentlich auf die depperte Idee gekommen, im August Silvester zu feiern? Du! 10 Minuten noch. Ja. Oh, hey. John. Ja? Wollen wir buddeln? Jetzt? Ja, einmal noch. Jetzt gehen wir ja dafür nur in den Häfen kommen. Was, vielleicht ist ja noch erfahren. In 10 Minuten ist erlaubt. Und deswegen feiern wir ja heute. Du weißt doch, dass du nicht mein Typ bist. Ich hab's befürchtet. Mir ist heiß. Ich geh raus. Ich find das nicht lustig. Ach Gott, jetzt habe ich mein Feuerzeug drin vergessen. Ich heiße übrigens nicht Franzi. Meine Eltern sagen Dieter zu mir. Hast Feuer für mich? Franzi. Das ist dein bester Freund gewesen und du hast nicht gewusst, wie der heißt? Ja. Damals hat fast jeder einen Künstlernamen gehabt. Wieso? Weil, wenn man den echten Namen nicht weiß, können sie den auf der Polizei auch nicht aus dir rausprügeln. Fast jeder ist irgendein anderer gewesen. Und du? Doris. Das bist du auf dem Plakat. Ja, aus Boris Bödel wurde Doris Dödel. Tut mir übrigens leid, dass wir mit dem nur einmal pudern vor Mitternacht, weil es spannend ist, weil es verboten ist. Ich bin ein Jahr im Häfen gesessen. Und wie haben sie gekriegt? Ich bin auf einen Kieber reingefallen. War das der Lange, der was wochenlang immer hergekommen ist und alle angeredet hat? Ja. Und wie geht's dir jetzt? Meine Eltern haben mich auf Lebzeit verbannt. Ich bin dabei beim Gerald untergekommen. Ich habe meine Wohnung verloren. Und mein Hocken auch. Ich meine, wer nimmt schon einen Vorbestraften, der ein Star gewesen ist? Aber die haben die noch Star geschickt? Ich hab glaubt, da sitzen nur die Mörder. Ja, ich hab ja was viel Schlimmeres gemacht. Ich bin einen Mann auf den Arsch gegriffen. Was war mir, bist du da drin, das Letzte? Stehst nur unter die Kinderverzerrer. Das Letzte. Gehen wir wieder rein. Was ist mit dem worden? Der ist gestorben. Aber den haben sie nicht gebrochen. Wie meinst du das? Ich hab so viel gesehen damals. Ich meine, jeder hat irgendwann einmal was mit der Polizei zu tun gehabt. Und wenn es nur gewesen ist, weil er mit einem anderen Mann getanzt hat. Und fast jeder hat dann alles verloren. Aber den Franzi, den haben sie nicht gebrochen. Denn das, was der verloren hat, ist seine Angst gewesen. Mhm. Da, schau her. Da haben wir uns immer aufstellen müssen, bei jeder Razzia. Und genau da haben wir die Watschen eingefangen, wenn wir keinen Ausweis gehabt haben. Das ist erst 50 Jahre her, Meier. 50 Jahre in dieser Stadt. Wie kann man denn sowas verzeihen? Ich weiß es nicht. Muss man? Wie spät ist es denn eigentlich? 10 vor Mitternacht. Geh eine. Ja, nur nicht hudeln. Geh eine, da vorne ist ein Kriminesser. Das sehe ich doch einen Kilometer gegen den Wind, dass der genauso gebrochen ist wie wir. Ich sag dir, die sind dazu fähig und machen die letzten 10 Minuten, wo sie das kennen, nur eine Razzia. Nein, Franzi, das machen die nicht. Und weißt warum? Die hören ja nachher auch nicht auf. Die finden doch immer irgendeinen Grund, Razzia zu machen. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass die uns jetzt in Ruhe lassen. Das ist kein Kriminaler. Und ich gehe jetzt zu dem hin. Nicht. Hey, du! Boris, was soll das? Du kannst doch nicht mitten auf der Windseile im Fummel um einen da steht. Die bucht die ein. Der hat sich geschreckt vor mir. Jetzt gehen wir rein. Die hören nicht auf. Wir sind immer die Letzten. In der Tschechei, da dürfen die Schwulen seit 10 Jahren Sex haben. In Ungarn auch. Und in Deutschland auch schon seit 2. Und hier ist sie jetzt. Die einzigartige, die unvergleichliche, die Diva unter den Diven. Doris Dödel. Frohes neues Jahr. Also wir haben zum ersten Mal und zum einzigen Mal im August gefeiert, weil das die Nacht gewesen ist, in der wir uns zum ersten Mal berühren haben dürfen. Und? Was war dann anders? Diese Nacht, also am 16. August, diese Silvesterparty mitten im Hochsommer, in der ist ganz kurz das Gefühl entstanden, ja, endlich. Und 2 Männer haben geschmust und sind nicht rausgeschmissen worden. Damals sind Männer aus einem schwulen Lokal rausgeworfen worden, weil sie geschmust haben? Es war doch kein schwulen Lokal. Es war ein Herrenlokal. Hm. Jeder da war schwul. Aber offiziell waren wir ein ganz normaler Club. Na gut, aber trotzdem. Also aus dem Lokal, in dem jeder schwul gewesen ist, sind die Männer rausgeflogen, weil sie geschmust haben? Ja, natürlich. Alles Fassade, Doppelleben mit fiktiven Ehegattinnen, von denen man erzählt und von Kumpeln. Und bei schwulen Witzen haben alle am lautesten gelacht. Es ist immer nur ein ganz kleiner Schritt gewesen, dorthin sich dann mit Empörung ans Collier zu greifen und zu sagen, oh, das ist aber ein ganz bedauerliches Missverständnis, ich bin doch nicht homosexuell. Und das hat nicht aufgehört am 16. August. Weil am 17. August war dann nicht Neujahr, sondern dasselbe graue, verlogene, verleumderische, heuchlerische, vernadernde Wien, das es immer gewesen ist. Haben die Razzien aufgehört? Aber nein, es hat immer irgendeinen Grund gegeben, für die Polizei aufzutauchen. Ja, und was ist mit denen? Mit dem Gerald und mit dem John und mit dem Typen, dem du nachgelaufen bist? Es ist unser Ritual gewesen. Die letzten 15 Minuten vor Mitternacht in der Garderobe im Luzibuzi. Jahr für Jahr. Mit Prosecco? Es war jetzt schwulenfeindlich. Ich weiß. Ja, mit Prosecco. Die Wahrheit ist, ganz langsam hat sich etwas geändert. Nicht von heute auf morgen, weil sich die Jahre der Angst und der Selbstverachtung tief ins Gemüt gebrannt haben. Aber doch. Denn zum ersten Mal gab es eine Generation von Schwulen, für die Gefängnis, lebenslange Enthaltsamkeit, eine unglückliche Ehe mit einer Frau oder Selbstmord nicht die einzigen Wege waren. Zum ersten Mal war ein offen schwules Leben zumindest denkbar. Zuvor waren wir eine Schicksalsgemeinschaft, zusammengewürfelt aus allen Ecken des Lebens, vereint in den Dingen, die nicht gesagt und den Küssen, die nicht geküsst werden dürfen. Uns hatte eine gemeinsame Lebenserfahrung zusammengebracht. Wir bauten aus unserem Überlebenswillen ein Haus und hatten die Angst als Kitt. Doch als dieser Kitt mit den Jahren schwand, wurde das Haus wackelig. Ja, John, wo ist das Problem? Also bitte, wir sind alle verschiedene Menschen. Das sind doch die 80er jetzt. Nein, hör mal auf. Wir haben die 80er. Wie schaut denn das aus? Wenn der Homosexuelle nackt beim Neujahrskonzert flitzen oder im Club 2 stricken, Ja, also die sprechen nicht für mich. Ach so, und deshalb dürfen sie nicht für sich selber sprechen? Die sind genauso schwul wie du? Die sind nicht genauso homo wie ich. Die sind anders. Weil ich habe überhaupt keine Lust, mich dauernd dafür verteidigen zu müssen. Nur weil jetzt alle Leute glauben, alle Homosexuellen sind Kannst so. Kannst du bitte einfach nur schwul sagen? Das ist ein Schimpfwort. Das ist genau dann ein Schimpfwort, wenn du es ans Sein lässt. Ja, nimm ihnen das Wort doch einfach weg, dann trag's wie eine Trophäe. Ja, hör's doch auf, heute ist Silvester. Und ich will feiern und mich ansaufen und nachher pudern. Hast du schon alle durch? Ich hab keine Lust auf irgendwelche Sponti-Aktionen. Ich hab keine Lust auf so lockere Handgelenke und Auftritte im Fummel. Also, falls es dir in den letzten Jahren nicht aufgefallen ist, ich sitz da im Fummel. Ach, und ich trete in dem Fummel dann sogar gleich auf die Bühne. Das ist was anderes. Stell dir vor. Zu Silvester ist das in Ordnung. Und weißt du, warum das in Ordnung ist? Weil da draußen nur lauter Homos sind. Schwule! Homos! Und bei denen ist wurscht. Aber wir werden in der Gesellschaft nie anerkannt werden, wenn die Leute glauben, alle von uns sagen Huch und Hach und rennen in Stöckeln rum. Ich will, dass die verstehen, dass wir ganz normale Männer sind. Ach so. Und mit ganz normale Männer meinst du natürlich solche wie du und nicht solche wie ich. Ich meine damit Männer, denen man es nicht ansieht. Und dafür hältst du dich? Ja. Also ihr bin Fummel an und bin deshalb weniger Mann. Ich finde halt wichtig, dass die Normalen das begreifen. Unterschied zu den dass Perversen. Dass begreifen, dass wir nicht alle so Dunten sind wie du. Diese Dunten da, die wird da gleich ganz dumptig an in die Goschen hauen. Als die vor 13 Jahren in New York aus der Stonewall-Bar herausgekommen sind und auf der Christopher Street die Polizisten verdroschen haben, da waren das Transen und Dunten. Und nicht die, die von sich glauben, dass man es ihnen nicht ansieht. Die Transen waren's, die Dunten waren's, im Fummel, mit Stäckelschuhe aus Schlagstuhl. Oh, das ist halt New York. Sagt John, hat dir eigentlich schon einmal einer gesagt, dass er total überrascht ist, weil man es dir gar nicht ansieht? Ja, sicher. Und da bin ich stolz drauf. Halt das nicht aus. So viel Blödheit in so einem entzückenden Körper. Das ist ja fast ungerecht. Ist ja einfach, andere als dumm zu bezeichnen. Ha? Mit der Lederjacke und dem Schnauzer schaust du aus wie einer von die Village People. Und überhaupt, wenn man dir sagt, dass du nicht ausschaust wie einer, der du eigentlich bist, sondern wie einer, der du nicht bist, dann ist das doch eine Beleidigung. Und du gefreist ja noch drüber. Schon gut. Ah Gott, John, du bist was saudeppert, aber immerhin, er schaut gut aus. Damit kann ich leben. Also ich finde es nicht erregend, im Fummel aufzutreten. Und ich fühle mich auch nicht als Frau. Ja, ich weiß. Aber wenn sie irgendwer durch den Fummel angegriffen fühlt, dann habe ich was ganz, ganz richtig gemacht. Weil darum geht's ja, die patriarchalischen Verhaltensmuster in Frage zu stellen, indem man sie lächerlich macht. Hm? Entweder das oder du tust ganz einfach gerne auf einer Bühne mit großen Gästen lipsinken. Ja. Du übrigens, der Toni hat mir was erzählt. Der war gerade in San Francisco und da gibt es jetzt so eine Krankheit, so eine Art Lungenentzündung und Hautkrebs und das kriegen irgendwie nur Homos. Und was tun die dagegen? Nix. Glaubst du nicht, dass die nach einem Medikament suchen, wenn es nur Schwule betrifft? Nein. Boris, schau mal, wen ich da mitgebracht habe. Aber hallo. Ihr kennt euch schon. Damals das? Erinnerst du dich an den Typen, der im Sommer beim außertourlichen Silvesterfestl draußen gestanden ist und dem du nachgelaufen bist? Ich bin nur zufällig in der Gegend gewesen. Ja, sicher. Das ist der Max. Hallo Max. Das sind Gerald. Hallo. Und tada, Doris. Doris Tödel. Aber ich verrate ein Geheimnis. Das ist gar nicht wirklich eine Frau. Oh. Max ist ein Mann, der ganz bei dir ist, wenn er mit dir redet. Dessen Blick nie von deinem lässt und dessen wache Augen dich glauben machen, dass die gesamte Welt rundum für einen kurzen Augenblick anhält. Weil jetzt, ja jetzt redet der Max mit dir. Und da schaut er dich an und niemanden anderen. Und da hört er dir zu und niemandem anderen. Es hat Leute gegeben, die in mir waren, ohne auch nur annähernd so bei mir zu sein wie Max in diesem Moment. Und immer wenn er etwas gesagt hatte, dann wurden seine Lippen für einen flüchtigen Augenblick spitz so, als müsste er sich ein Lächeln verkneifen, als freute er sich spitzbübisch und verschmitzt darüber, dass du ihm auf den Leim gegangen bist. Und? Bist du ihm auf den Leim gegangen? Oh ja. Oh ja, ich bin süchtig gewesen nach diesem Leim. Was ist aus dem geworden? Ich muss da irgendwo... Es gibt da eine. Wo habe ich die jetzt nur hingestellt? Ah. Da. So, Fotos Silvester 82, 83. Irgendwo da. Da ist er drauf. Da. Das ist der Max. 1971 habe ich ihn kennengelernt. Und dann, 83, haben wir zum ersten Mal geschmust. Geschmust? Ja, ja, ganz sicher. Ja, so war das. Mehr hat er sich nicht traut. Weil, du musst wissen, der war gar nicht schwul. War er nicht? Hallo, meine Lieben. Ein glückliches neues 1983. Feiert noch schön, meine Süßen. Ich bin Doris Dödel, eure Mutter der Arme. Nein, eure Mutter der Arme. So, ich muss jetzt aussehen. Kommst du mit? Was, ich? Ja. Wie heißt du schnell? Max. Wie? Max. Na, was ist? Warte. Ich komme schon. Hast du jetzt geschaut, ob da irgendwer herumrennt, der dich kennengeht? Ja. Du bist nicht aus Wien, wieso die denn dir schon kennen? Woher weißt du, dass ich nicht aus Wien bin? Weil es sonst wissert, wer du bist. Die habe ich noch nirgendwo gesehen. Entschuldigung, ich bin nicht homosexuell. Bin nur zufällig in dieses Lokal geraten. Mhm. Weil, ja, irgendwie war es spannend, weil da diese Tür gewesen ist, wo man anleiten muss. Aha. Wo kommst du denn her? Aus der Steiermark. Ich bin verlobt. Aber Kinder hast du keine, oder? Nein, noch nicht, nein. Bist du homosexuell? Ich hab's erfunden. Ich habe noch nie einen getroffen. Dabei gibt es so viele bei uns. Es war ja zu wichtig, dass sich wer berühmter traut und sagt, ich bin schwul. Der Günther Dohler zum Beispiel. Dieser Moderator? Ja. Der ist homosexuell? Ja. Aber ist das nicht seine Privatsache? Entschuldige, von allen anderen Moderatoren weiß ich ja auch, dass sie Frauen haben. Warum behalten die das nicht für sich? Naja, das ist was anderes. Ach so, wieso? Und ich nehme an, dann bist du eh die Frau. Ich bin ein Mann. Ich meine, im Bett bist du... Da bist du die Frau. Ich verzichte doch nicht freiwillig auf die Hälfte vom Vergnügen. Ein Mann zu ficken ist genauso schwul, wie von einem Mann gefickt zu werden. Der, schau. Rosa Lila Villa. Ja. Was ist das? Das Haus haben sie im Frühling besetzt. Wer? Schwule und Lesben. Schwule und Lesben gemeinsam. Habt ihr viel gemeinsam gemacht? Nein. Weil in meiner Welt, da hat es damals nur Männer gegeben. Und heute finde ich das auch schade und falsch. Weil Lesben, die haben es doppelt abgekriegt. Frau sein und homosexuell sein. Ja, aber interessiert haben sie dich damals nicht. Vielleicht müssen sie ihre Geschichte aber auch einfach selber erzählen. Ja, und das machen sie sicher auch, wenn man sie danach fragt. Du bist alt klug. Oh ja. Die haben das besetzt und die sind nicht gleich verhaftet worden. Nein. Weil sich was ändert. Es ist 1983. Vor 3 Jahren haben sie die Hose gegründet und jetzt die Hausbesetzung da. Und was ist es jetzt? Das ist ein besetztes Haus. Zum Wohnen, zum Reden, zum Öffnen, zum Trinken, zum Tanzen, zum Knutschen. Ich möchte da jetzt nicht hingehen. Weil die wer sehen kann? Ja, ich bin nicht homosexuell. Hast du was zum Schreiben? Ja, warte. So. Da hast du meine Telefonnummer. Ruf mich an. Okay. Und was machen wir jetzt? Ich sag dir was. So geht's schmusen. Es können uns die Leute sehen, Boris. Genau. Und du hast einen Ständer. Ciao. Ruf mir an. Aber ganz ehrlich, Max, du weißt schon, dass du schwul bist, oder? Ja. Erst, wir reden mit dir. Ja, aber ich nicht mit euch. Er ist ein Schauspieler, deswegen hat er das Kleid. Hört's auf. Was? Bist du jetzt schwul oder was? Was? Nein, ich bin nicht schwul. Ich hab mich selber verleugnet. Ich hab mich betrogen. Mich und alle Schwulen. Nur damit ich keine in die Goschen krieg. Also ich finde, keine aufs Maul zu kriegen, ist ein ganz guter Grund. Nein. Nein? Weil ich mich vor mich selber geniert hab. Das hat viel mehr weh da als der Verlust von ein paar Cent. Opportunismus tut weh. Opportunismus tötet. Und das Ärgste ist, sie haben sich entschuldigt. Nicht dafür, dass sie mich verprügelt haben, sondern dass sie mich für einen Schwulen gehalten haben. In ihrer Welt ist das offensichtlich schlimmer. Und, hat er angerufen? Nein. Schade. Was hast du dann gemacht? Ich bin ins Kaiserbründel gefahren. Ist das ein Lokal? Nein, eine Herrensauna. Das klingt so unschuldig, aber ich glaube, das war es gar nicht. In der Tat. Und dort hast du dann Sex gehabt? Ja, sicher. Es ist 83 gewesen, ich war 34. Im aussichtslosen Kampf gegen das Verwelken meiner Jugend. Du verliebst dich in den Max und hast Sex mit wem anderen. Ja, diese zwei Dinge haben für mich nichts miteinander zu tun. Wir haben nicht dreimal mit jemandem ins Kino gehen müssen, um dann einmal Sex zu haben. Wir haben dreimal mit jemandem Sex gehabt, damit der endlich einmal mit dir ins Kino geht. Aber ist das nicht schrecklich? Das ist eine verlogene Moral. Die erhebt Sex auf einen Thron, auf dem Beischlaf nur Mann und Frau erlaubt ist zur Fortpflanzung. Ich schlafe nicht mit Frauen. Warum soll ich dann den Rest übernehmen? Entschuldigung, aber ich weiß... Sex war für mich wie Atmen. Ich meine, du bist ja nicht der einzige Schwule, den ich kenne, aber ich weiß mit Sicherheit, dass das nicht alle so sehen. Manche befreien sich halt besser als andere. Das ist stur. Ich habe mich ja auch über 70 Jahre darauf gefreut, eine sture Alte zu werden. Es ging nicht darum, in Würde zu altern, denn eine Federboa ist zeitlos. Die roten Teppiche und die Kordeln aus Samt, die Gästelisten und die Türsteher, sie öffneten den Weg zur Freiheit. Der Freiheit in 5 Buchstaben. Disco. Lass dich sehen, lass dich verführen, lass dich lieben, lass dich ficken. Disco. Wo jeder tanzen durfte, alleine oder zu 10. Wo es plötzlich Musik zu hören gab, die von starken Frauen gemacht wurde. Und von glamourösen Schwulen, von Minderheiten. Wo das einzige Vergehen war, nicht aufzufallen. Wenn du eine Woche leugnen musst, wer du bist, so explodiert es am Samstagabend aus dir raus. Und der Oberkörper war nackt und die einzigen Perlen, die ich trug, waren aus Schweiß. Meine Arme tanzten von mir losgelöst, einen halben Meter über meinen Kopf. Und die Diskokugel über mir warf blinkende Sterne, die wie ein Versprechen wirkten von einer fernen Galaxie, in die ich vordringen könnte, wenn ich mich nur noch ein bisschen mehr anstrengen würde. Mehr tanzen würde, mehr lächeln würde, mehr vergessen würde, was um mich herum geschieht, mehr leben würde. Als ob sie mein Verlangen nach einem befreienden Urknall gehört hätte, hat sich die Diskokugel gelöst. Aber sie hat mich nicht getroffen. Boris, alles in Ordnung? Und plötzlich war er wieder da. Boris. Max, wo kommst denn du auf einmal her? Also, hoppala, das war knapp. Ja, Zentimeter. Ja, ich könnte mich daran gewöhnen, dass du mich aus jeder Naht oder Erfahrung rettest. Kann aber nicht immer da sein. Warum denn nicht? Ja, und dann haben wir Sex gehabt, so war das. Sehr schön. Ja, auch da. Er war ganz bei mir. Es ist nicht mehr um Leidenschaft gegangen, sondern um das schwer zu stillende Bedürfnis, ganz in einen anderen Menschen zu kriechen. Eins zu werden mit ihm. Ich glaube, ich muss dann wieder. Okay, da willst du doch jetzt nicht mehr in die Steiermark fahren. Doch, ich muss. Nein. Ich muss, glaub mir. Hast du irgendwo ein Handtuch? Ja, im Kasten. Ist das das Kleid, mit dem du zu Silvester mal auftrittst? Ja. Und stell dir vor, es passt mir noch. Ist das zu glauben? Ja. Magst du das probieren? Nein, natürlich nicht. Solltest aber. Es macht Spaß, über seine eigene Männlichkeit lustig zu machen. Ich mag meine Männlichkeit. Keine Probleme mit dir. Ich mag nur nicht, dass mir jemand vorschreibt, was es heißt, ein Mann zu sein. Ja, eh. Und trotzdem kann ich sagen, dass ich nie, sicherlich nie in meinem ganzen Leben ein Kleid anhaben werde. Nie. Man muss sich noch was trauen. Ich hab schon immer gewusst, dass du schwul bist. Ich bin nicht schwul. Ach so, ja. Ich vergaß. Natürlich nicht. Du, Boris. Ich bin verheiratet. Ich hab zwei Kinder. Ich bin glücklich. Entschuldigung, dass das so lange gedauert hat. Aber wir haben heute wirklich sehr viele Klienten. Ja. Gut. Schauen wir mal nach dem Ergebnis von Ihrem HIV-Test. Noch mal zur Kontrolle. Ihr Pseudonym ist Franzi? Ja. Mein Name, ja. Ein super Pseudonym dann. Ist das Ihr erster Test? Ja. Können Sie mir jetzt bitte einfach das Ergebnis sagen? Ja, ja. Also Sie sind HIV-positiv. In Ordnung. Bitte bleiben Sie sitzen. Das heißt ja nicht gleich, dass Sie AIDS haben. Ich weiß genau, was das heißt. Na, ja. Also, ich weiß nicht. Geht's? So, habt ihr das Kleidl enger genäht? Ja, ja, selbstverständlich. Und ein paar Sachertorten haben uns dabei geholfen. Also, ich hab doch nicht zurückgenommen. Natürlich nicht, wer hat denn das behauptet? Komm jetzt, in 15 Minuten enden die 80er. Ja, die 80er, das war unser Jahrzehnt. Ja, das hast du bei den 70ern auch schon gesagt. Stimmt, die 70er waren auch unser Jahrzehnt. Ja, eben, und wer sagt, dass die 90er nicht auch unser Jahrzehnt werden? Die Schwerkraft, die meine Mundwinkel nach unten zieht und den Kampf gegen die Spannkraft meines Bindegewebes zu gewinnen droht. Und die Sachertorten. Wieso waren die 80er unser Jahrzehnt? Sag mal, wolltest du nicht gehen? Nein, du wolltest, dass ich gehe. Ist es nicht dasselbe? Immerhin heißt es bei uns im Gesetz noch immer gleichgeschlechtliche Unzucht. Ja, und vor 3 Monaten hat der Verfassungsgerichtshof gesagt, dass das homosexuelle Einflussnahme männliche Heranreifende signifikant gefährdet. Man hat das Gefühl, man ist im Mittelalter. Ja, das kannst du nur sagen, weil du das Mittelalter nicht erlebt hast. Nein, aber du erzähl doch davon. So, jetzt raus. Du wiederholst dich. Du, aber dafür haben sie in Dänemark eine registrierte Partnerschaft eingeführt. Jo, das gibt's in keinem anderen Land. Ist leider weit weg. Bis gleich. Noch, ja. Hallo. Servus, Franzi. Ich wollte dir nur toi toi toi wünschen für Mitternacht. Danke dir. Sag, ich hab gehört, du hast einen Job. Ja, Mittwoch fange ich an. AIDS-Hilfe. Na ja, Gratulation. Besser von AIDS zu leben, als daran zu sterben. Gescheißen. Scheiße. Franzi! Franzi! Was ist? Jetzt komm. Franz? Du hast in 5 Minuten Auftritt. Bist du positiv? Ja. Ach, Scheiße, Franzi. 4 Minuten. Wieso hast du mir denn das nicht erzählt? Weil ich mich damit nicht auseinandersetze. Weil ich mich nicht zum Versuchskaninchen einer Pharmaindustrie machen will. Weil ich nicht dauernd wie ein Totgeweihter herumrennen möchte. Da draußen könntest du den Typen alles sagen. Dass du auf Natursekt stehst oder dass du es nur unter einem Bild von der Madonna treiben kannst. Aber wenn du positiv bist, bist du plötzlich der Aussätzige. Franz, du bist mein wichtigster Freund. Du musst mir sowas sagen. Weißt du, jeder, der einem anderen sagt, dass er positiv ist, der schaut in ein Gesicht, das sie fragt, aha, wie hat er sich denn das geholt? Auf jeden Fall selber schuld. Du musst doch jetzt raus. Ja. Und so hat sie sich wieder in ihr Kleid gezwängt und präsentiert zum 20. Mal den Silvestersong hier im Luzi-Wuzi. Hier ist die wunderbare, die bezaubernde, die unvergleichliche und neuerdings dickliche Doris Dödel! Lieber Boris, lieber John, lieber Gerald, das ist mein letzter Silvester 1992. Und ich bin stolz, dass ich ihn erlebe. Na komm, meine Schwuchtel bringt so schnell nichts um. Cheers. Prost. Mir ist wichtig, dass das nicht traurig wird. Macht's ein Fest, wann ich gegangen bin. Ich hab da was. Das ist aber lieb. Vererbst du mir deinen Lieblingsdildo? Fast. Was das schenkst du mir? Was ist das? Ist die Single von I'm Coming Out mit einem Originalautogramm von Diana Ross. Danke, Franzi. Gern. Bin schon gespannt, was das ist. Okay. Das ist die Uhr, die ich von meinem Vater gekriegt habe zur Firmung. So wie er von sein und der von sein. Und ich möchte mich an meinen Vater rächen, indem ich sie der größten Tunten schenke, die ich kenne. Ach so, das war das Backerl für den Boris. Na, lass schätzen und verkauf's. Gut. Ist das für mich? Ja. Okay. Was ist das? Das sind alle Gedichte, die ich geschrieben habe. Ich schenke sie dir. Ich habe ja nichts. Aber ich möchte trotzdem ein Testament machen jetzt. Okay. Weil ich nicht will, dass meine Familie irgendwas mit dem Begräbnis zu tun hat. Was? Ich möchte nicht, dass sie kommen und dass die dann irgendwelche Ausreden erfinden, woran ich gestorben bin. Ich will, dass auf meinem Grabstein steht, Franzi, er starb an AIDS und Ignoranz. Und er hat gelebt. Versprochen. Das machen wir. Aber Scheiße, Franz, die werden was finden. Du musst kämpfen, das bist du schuldig. Man ist sich selber nichts schuldig. Man kommt ohne Schulden auf die Welt und geht von allem befreit von mir. Wenigstens das. Was ist denn das noch für ein Leben? Kann ich mal gehen, krieg keine Luft mehr? Ich bin mir nichts schuldig. Auf den letzten Silvester von Franz. Ja, Prost. Prost. Also, fast alle von euch kennen den Franz. Und das ist heuer sein letzter Silvester. Und deshalb macht er heute den Countdown. Und ihr zählt alle mit. Franzi, verzählt ihn nicht. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und? Ist das sein letzter Silvester gewesen? Ja. Und 4 Wochen später ist er gegangen. Der Franz, der hat's nie leicht gehabt. Die Eltern haben ihn verstoßen, die Verfolgung, die Zeit im Häfen, Armut, Arbeitslosigkeit, Krankheit. Wie kann man nur so viel Leid haben in seinem Leben, ohne dass man bitter wird? Nicht einmal nach seinem Tod haben sie aufgehört, weil sein Testament, das ist für ungültig erklärt worden und die Familie, die haben ihm ins Burgenland gebracht und Dieter auf sein Grabstein geschrieben. Sogar seinen Namen haben sie ihm genommen. Aber der John, der hat die Uhr, die ihm der Franz geschenkt hat, verkauft. Und mit dem Geld haben wir ein Grab auf dem Zentralfriedhof gekauft. Wir haben die Diana Ross-Single eingegraben und eines von seinen Gedichten gesungen. Und wie versprochen auf seinen Grabstein geschrieben, Franzi. Er starb an AIDS und Ignoranz. Er hat gelebt. Servus, Franzi. Mach's gut, alte Schlampe. Papa. In jedes Mannes Lachen wohnt er eine Zeit verweilen. Eine Falle doch er stieg voller Lust hinein. Er starb an AIDS und Ignoranz, der letzte Vorhang, der sich hebt. Was ist sein Grabstein, auf dem steht, der Franz, der hat gelebt. Es ist eine andere Zeit gewesen und auch eine andere Stadt. Wir haben gemerkt, was um uns herum geschieht. Dass die Menschen sterben und dass sie keine vernünftige Hilfe erhalten. Und dann ist etwas passiert. Wir sind nicht mehr still gewesen und nicht schüchtern. Nicht flehend und nicht traurig. Nein, wir haben unsere Trauer zu Power gemacht und aus unserer Wut Mut. Die Verzweiflung hat sich gewandelt zu einer ganz großen Liebe zum Leben. Und diese Liebe, die haben wir nicht für uns behalten. Nein, die haben wir rausgebrüllt und rausgetanzt und rausgesungen. Ja, wir haben diese Liebe zum Leben wie eine Krone getragen. Stolz und unerschütterlich. Wir haben gesagt, wenn einer von uns stirbt, dann stirbt er nicht leise und er stirbt nicht alleine. Ja, vielleicht sind wir Außenseiter, aber auf dieser Außenseite feiern wir die schönsten Partys. I don't need your sympathy. Ja, das Jahrtausend endet heute und ich schaue aus, als ob ich das ganze Jahrtausend erlebt hätte. Genau. Was sonst ist besser war. Ich kann mich noch genau erinnern, Boris, das ist jetzt 10 Jahre her, da hast du uns auf die Ringstraßen zu einer Schwulendemo mitgenommen und da waren 38 Menschen. Genau 38, ich hab's zählt. Und vor 3 Jahren bei der ersten Regenbogenparade, da waren es über 5000. Und du, Doris, bist über die Ringstraße geschwebt, lachend, winkend und stolz, als ob du gekreist und jeden dieser Menschen persönlich geboren hättest. Ach, es war so schön. Die Menschen waren so schön. Nicht einmal 25 Jahre, nachdem der Franz in Stein gesessen ist, da war dann der Liveball. Schwule überall im Rathaus. Ja, es waren aber immer nur Einzelne, die sich den Arsch aufgerissen haben. Die meisten haben sie ignoriert. Oder sind halt einfach mitgeschwommen. Und viele haben es dann immer schon erfunden gehabt. Ja, ja. Nur Einzelne, aber... Wir waren auch nur Einzelne, als wir da im Luzi-Wuzi einen Schwulenclub gemacht haben. Zu einer Zeit, als man schwul noch nicht hat sagen dürfen und Männer nicht küssen. Ja, die Geschichte ist die Geschichte von Einzelnen. Ich sage ja, es hat sich etwas verändert. Na, John, oh na, es hat nicht sich verändert, es ist verändert worden. Nichts passiert von alleine. AIDS, das hat dazu geführt, dass man nicht mehr so tun hat können, als ob es nur einige wenige sind. Plötzlich hat man gesehen, was man immer schon gewusst hat. Wir Schwule, wir sind überall. Und AIDS, das hat zu der Verzweiflung geführt. Wenn wir uns verstecken, dann sterben wir. Wenn sie dich in ein Seuchenspital sperren, dann Ist der wurscht, was andere von dir denken? Die Kombinationstherapie kostet Millionen von Schilling. Ja, Schwule sind plötzlich ein gutes Geschäft geworden. Stehe ich? Ich gehe dir mal ansagen, Boris. Warte, ich komm mit. Ich kenne dich doch von irgendwo. Kannst du dich noch an mich erinnern? Ja, ich kann, aber ich weiß nicht, ob ich es will, Max. Du hast mich nicht angerufen. Das ist 10 Jahre her. 10 Jahre, in denen du offensichtlich jeden Tag schöner geworden bist und ich nicht. Das Kleid steht dir aber immer noch hervorragend. Das ist ein neues Kleid, Max. In das alte habe ich nicht mehr reingepasst. Aber ich kann das gern schenken. Ach, nein, Boris, ich habe dir schon gesagt, ich werde niemals in meinem Leben ein Kleid anziehen. Es sind 10 Jahre und ich bin über dich hinweg. Wollen wir das ändern? Was ist jetzt mit dem Max? Unsere Liebe war wie eine Blume, die nur alle paar Jahre blüht. Und wir sind dann 2 Wochen lang 24 Stunden am Tag zusammen gewesen. Da, diese Decken, die hat er gebaut. Da haben wir seinen 50er gefeiert, ganz allein, ohne einen einzigen Gast. Wir haben das Sofa aus der Garderobe auf die Bühne gezahlt und gefickt. Und da sind wir gesessen, als er mir gesagt hat, dass ich der einzige Mann bin, mit dem er jemals Sex gehabt hat. Ich habe ignoriert, dass er mir nichts über sich erzählt, obwohl er alles über mich gewusst hat. Und dann ein Abend. Wir sind in einem Konzert. Ich lege ihm den Arm um die Schulter und er sagt, du weißt, Boris, nicht hier. Ich bin verheiratet. Und dann ist er gegangen. Und war wieder weg. Seit wann steht das Lokal jetzt eigentlich leer? 10 Jahre später, also nach meiner Weihnachtsaffäre mit dem Max, das war 2001, habe ich es zugemacht. Also 2011. Da war ich 63. So, 15 Minuten noch. Danke. Ich habe mir was überlegt. Oder genauer gesagt, ich habe was beschlossen, glaube ich. Ja, was? Ich sperre dich hinten zu. Das geht nicht. Das geht nicht. Was heißt, das geht nicht? Warum machen wir das hier noch? Das, was das Luzi-Wuzi gewesen ist, das kann es ja nicht mehr sein. Der sichere Hafen. Die jungen Schwulen outen sich schon in der Oberstufe. Die brauchen keinen sicheren Hafen mehr, weil die See so ruhig geworden ist. Was? Die See ist ruhig? Die See ist ruhig? Erst im Frühling haben sie einen Typen vor dem Harnes so verprügelt, dass der 3 Monate im Koma gelegen ist. 3 Schwulenlokale haben zugemacht im letzten Jahr. Wir machen uns doch alle unsere Dates auf Gay Romeo oder Grindr aus. Früher hat man in eine Subkultur abtauchen müssen, um Gleichgesinnte zu finden. Ja, ist das nicht ein Zeichen dafür, dass wir erfolgreich waren? Ja, aber mir kommt vor, wir haben Fußball gespielt und dann Wimbledon gewonnen. Das, was es jetzt ist, das ist doch nicht das, wofür ich einmal gekämpft habe. Also mir ist es lieber, ich bin mit 37 anderen auf der Straße und brüll mir die Seele aus dem Leib für ein Leben, das sich befreit hat von bürgerlicher Unterdrückung, als mit 100.000 anderen, die nichts anders wollen, als in vermiefte, patriarchalische Beziehungsmodelle aufgenommen zu werden. Ich will nicht zu einer Party eingeladen werden, die mir jahrhundertelang die Tür gewiesen hat. Schatzi, du bist nicht Jahrhunderte alt. Du schaust nur so aus. Eine kleinkarierte Welt wird nicht besser, nur wenn man ein paar Karos dazumalt und queer hineinschreibt. Ja, vielleicht hat die Schwulenbewegung gewonnen. Aber sie hat auf dem Weg sich selbst verloren. Und hier ist sie, wie jedes Jahr zu Silvester, zum 43. Mal. Obwohl sie erst 29 Jahre alt ist. Zum 43. und leider letzten Mal. Doris Dödel! Ich bin schwul. Und nicht nur dann, wenn ich mit einem Mann im Bett bin. Schwul zu sein ist eine Identität, weil das Erkennen des Andersseins eine Erfahrung ist, die uns zu einem anderen Menschen macht, weil uns alle diese Erfahrung eint und von den Heteros unterscheidet. Es war richtig, in unserem Kampf den Menschen zu erzählen, wir sind doch genauso wie ihr, nur dass wir anders lieben. Aber jetzt ist der Moment, ihnen zu sagen, ha ha ha, Eingefallen. Das stimmt gar nicht. Ich bin schwul. Und nicht nur dann, wenn ich mit einem Mann im Bett bin. Boris? Nein. Boris, wir haben uns lang nicht gesehen. Na, Max, ich kann und ich will das nicht mehr. Es ist 12 Jahre her. Ich habe 12 Jahre nichts von dir gehört. Ich verstehe das, Boris, aber bitte. Geh zu deiner Frau. Ich habe mich von ihr getrennt, ich bin geschieden. Das ändert nichts. Ich bin nicht der Ersatzcafé. Ich bin schwul. Ich habe dich vor 40 Jahren gesehen, Max. Ich weiß seit damals, dass du schwul bist. Und während du 40 Jahre drüber hast nachdenken müssen, ist ein Leben passiert. Ist uns unser Leben passiert. Weißt, während du meinen Arm vor deiner Schulter stehst, während du panische Angst hast, in ein Kleidl zu steigen, während du dich belogen hast und deine Frau betrogen hast, ist uns unser Leben passiert. Ich bin schwul und nicht nur dann, wenn ich mit einem Mann im Bett bin. Das kannst du mir nicht antun. Das kannst du uns nicht antun. Warum ich? Was? Warum stehst du auf mich? Weil. Ah, das klingt jetzt wahrscheinlich blöd. Mit Sicherheit. Weil du der Erste bist, der sich dafür interessiert, wer ich bin und nicht, wer du willst, dass ich bin. Weil du ein Mann bist, der sich so sehr nett darum schert, ein Mann zu sein, dass er männlich ist als alle Männer, die ich kenne. Ich gehe jetzt, Max. Das bin ich mir schuldig. Der Franzi hat gesagt, man ist sich nichts schuldig. Ich weiß. Und er hat recht. Aber er war stärker, als ich jetzt bin. Und wenn der Max noch einmal vorbeikommt? Das wird er sicher nicht machen. Okay. Ja, also dann nehme ich das Lokal. Ja, ein bisschen Leben wird ihm sicher gut tun. Du, war das damals wirklich der letzte Abend im Luzi-Wuzi und das letzte Mal, dass du ihn gesehen hast? Na, einmal haben wir dann noch eine Silvesterparty gemacht. 8 Jahre später, am 31. Dezember 2018. Also Mitternacht, das Eheverbot gefallen ist. Einmal geht's noch, haben wir uns gesagt. Einmal geht's noch. Ja. Deine Titten hängen. Ich hab keine. Umso schlimmer. Passt das Kleid noch? Ich weiß es nicht. Ich habe beschlossen, heute als Boris Bödel aufzutreten. Nicht als Doris Dödel. Doris Dödel ist vor 7 Jahren von uns gegangen, um niemals wiederzukommen. Okay. Boris, du musst sofort kommen. Was ist? Sofort, schnell. Was ist los? Los. Na komm jetzt. Und auf der Bühne, da ist der Max gestanden. In einem Hochzeitskleid. Ich bin der Max Gagelberger. Ich bin schwul und ich habe einmal geheiratet aus Konvention. Na. Und ich möchte es noch einmal tun, aus Liebe. Na, Max, na, na, na, na. Boris, die warten da oben alle auf dich. Na, was macht er denn da? Der hat ja überhaupt nichts verstanden. Gerald, wie kann denn jemand behaupten, mich zu lieben, wenn er mich nicht verstanden hat? Genau genommen wissen wir noch gar nicht, wen man den Heiratsantrag machen möchte. Aber ich glaube, du liegst ganz gut im Rennen und deshalb... Gerald, er hat überhaupt nichts mitgekriegt. Was ich bin, wer ich bin, warum ich's bin. Ich will doch nicht heiraten. Ich habe doch nicht dafür gekämpft, dass wir heiraten dürfen. Ich habe dafür gekämpft, dass es keine Ehe mehr gibt. Okay, ich werde jetzt einmal was sagen, Boris. Da steht ein Mann in einem Hochzeitskleid, obwohl er gesagt hat, dass er niemals in seinem Leben ein Kleid anziehen wird. Und er will um deine Hand anhalten. Und du gehst jetzt dahin und redst mit ihm. Noch einmal, der hat überhaupt nichts verstanden. Boris? Geh jetzt bitte vom Mikrofon weg. Ich will jetzt nicht, dass das peinlich wird. Und wenn du jetzt um meine Hand anhalten sollst, dann werde ich Nein sagen, okay? Ich werde Na sagen. Na. Wer strebt, das kleinere Übel zu sein, hat das Gute nicht verstanden. 74 Jahre nach der Befreiung wird um Mitternacht die rechtliche Diskriminierung auch der letzten im Nationalsozialismus systematisch verfolgten und ermordeten Minderheit beendet. 74 Jahre. Dass es so lange gedauert hat, ist den Steigbügelhaltern des Hasses geschuldet, die sich innerhalb eines von ihnen selbst definierten Verfassungsbogens wähnen, Menschenrechte aber als Manövriermasse in der politischen Auseinandersetzung betrachten. Sie ertrinken in dem Wasser, das sie anderen abzugraben glauben. Ihnen sei gesagt, das war nicht der letzte Schritt. Es war der erste. Denn alle damals verfolgten Minderheiten sind auch heute noch Opfer alltäglicher Diskriminierung. Doch sie verzagen nicht. Wir verzagen nicht. Geboris, man kann doch nicht immer nur wütend sein. Nein, kann man nicht. Aber man muss. Du glaubst eigentlich, dass die anderen die Geschichte so erlebt haben wie du? Meinst du meine Freunde oder alle Schwulen? Ja. Nein, ich fürchte, dass die das nicht alle so erlebt haben. Aber es ist meine Geschichte. Es ist eine Geschichte. Es ist Geschichte. Max Gagelberger, richtig? Ja. Was machst du denn da? Ich schaue noch was nach. Oh. Ja, ich glaube, ich muss jetzt langsam nach Haus. Viel Spaß mit der Galerie. Danke. Ich glaube übrigens, die Galerie, die wird ihren Namen behalten. Sie heißt Luzi Wuzi, weil ein Lokal trägt eine Geschichte. Was ist das? Das ist die Adresse von Max Gagelberger in Mürzzuschlag. Ich brauch den nicht, Maja. Ich weiß. So. Boris, danke. Baba. Baba, Maja, mach's gut. Boris. Hallo, Max. Boris. Ja. Und ja. Silvester im August. Ein Hörspiel von Mischa Zickler. Als Boris. Martin Zauner. Franzi. Erwin Lieder. Max. David Miesmer. John. Stefan Pohl. Gerald. David Oberkogler. Und als Maja. Pippa Galli. Außerdem mit Reinhold Moritz, Rainer Doppler und Horst Heiß. Soundgestaltung. Martin Leitner und Daniel Brehm. Musik. Thomas Rabitsch. Regieassistenz. Theresa Schwind. Hospitanz. Olivia Wimmer. Produktion. Stefanie Zussner. Redaktion. Kurt Reisnecker. Regie. Mischa Zickler. Eine Produktion des Österreichischen Rundfunks 2019. Juhu! Ein redaktionelles PS, Dank an Andreas Brunner von Queen, dem Zentrum für queere Geschichte in Wien, für die Unterstützung bei der Recherche zu diesem Hörspiel.